Computern darauf zugreifen. In München setzen hungerstreikende Asylbewerber ihr Leben aufs Spiel. Sie drohen mit Selbstmord und lehnen jede weitere medizinische Versorgung ab. Münchens Oberbürgermeister Ude rief einen Krisenstab ein. In einer Stellungnahme verlangt die Gruppe die Anerkennung ihrer Asylanträge. Bis ihre Forderung erfüllt sei, würden sie keinen Schritt zurückweichen. Bereits seit Dienstag lehnen die rund 40 Asylbewerber Essen und Trinken ab. Im Zuge der Vatikanbank-Ermittlungen hat es mehrere Festnahmen gegeben. Die italienische Finanzpolizei erklärte, sie habe einen hohen Geistlichen, einen Mitarbeiter des italienischen Geheimdienstes und einen Finanzdienstleister festgenommen. Erst gestern hatte Papst Franziskus eine Untersuchungskommission eingesetzt, die die Vorgänge in der Vatikanbank aufklären soll. Die Bank steht wegen des Verdachts der Geldwäsche seit Jahren im Fokus der italienischen Justiz. Aufatmen in Südafrika. Dem Nationalhelden Nelson Mandela geht es deutlich besser. Das sagte seine Ehefrau Reportern in Johannesburg. Gut gehe es dem 94-Jährigen dennoch nicht. Mandela befindet sich seit Anfang Juni wegen einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Autohaus Steiger in Haslach und Wolfach. Die mit den vielen jungen Opel-Modellen und ihr Experte für LKW- und PKW-Reparaturen aller Marken. www.opelsteiger.de. Hallo, liebe Autofahrer. Nur eine Meldung, aber die hat's echt in sich. Die A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt ist immer noch gesperrt zwischen Kronau und dem Kreuz Waldorf. Hier ist ein LKW umgekippt. Aktuell 20 Kilometer Stau. Gutes Durchhalten. Blitzer keine gemeldet. Wenn Sie einen haben, bitte anrufen. 07815043311. Allen unterwegs, gute Fahrt. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Freitagabend. Durchgeknallter Turbospaß. Oh Gott. Der Gewaltangriff auf die Lachmuskeln. Das denke ich auch. Das total ausgeflippte Radio. Oh, oh, oh. Nicht schon wieder. Du bist auf Sendung. Willkommen beim Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. Charlie 2000. Wer ist Charlie? Der da drin liegt. Action pur. Ohne Netz und doppelten Boden. Ein durchgeknallter Radiomoderator und ein gefährlicher Irrer. Ich heiße Bundy. Keine Sorge, alles ist cool. Yeah. Got money, I'll do anything for you. Got money, just tell me what you want me to. Got money, nail me up against the wall. Gentlemen, hier am Strand und an eurem Radio. Now we come to the payoff. Hit Radio. Der Sommer wird heiß, Sonne und Wind und easy life. Arriba, arriba, arriba, arriba. Genauso. Wenn die Werbung kommt. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Es ist immer Zeit für einen guten Schuh. Zum Beispiel von Garbor, Echo, Clarks, Esprit, Tamaris, Lacoste, Adidas und viele mehr. Schuhe für Damen, Herren und Kinder. Schuhe für die ganze Familie. Natürlich von Butz, Ihrem freundlichen Schuhhaus mitten in Achern. Ihr Bestpartner Schuhhaus Butz in Achern Hauptstraße. Wahnsinnswechselwochen! Jetzt ins Highspeed-Internet von Kabel BW wechseln und mit bis zu unglaublichen 100 Megabit pro Sekunde surfen. Doppelt so schnell wie DSL im Download und ohne Drosselung. Tri AG Automobile präsentiert Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Vision Factory, DJ Matrix, Master T, DJ Say B, Carlos Estevez, DJ Funky D, Johnny F, DJ Lawless, JLK. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. 20 Jahre 4-Sterne-Wellness-Hotel Auerhahn am Schluchsee. Das muss gefeiert werden. Feiern Sie mit und erhalten Sie 20% Jubiläumsrabatt auf unsere Wertgutscheine ab 200 Euro. Anrufen 07656 542. Nur für kurze Zeit. Mehr unter auerhahn.net. Schnell anrufen. Wahnsinnswechselwochen. Wechseln Sie jetzt zum Highspeed-Internet von Kabel BW und sichern Sie sich bis zu 6 Monate gratis. Worauf warten Sie noch? Gehen Sie auf kabelbw.de oder in den Fachhandel. Es lohnt sich. Kabel BW. Wahnsinnswechselwochen. Zum Schlafzimmer geht's dann. Komm. Ja. Ein Einbauschrank? Wo hast du den denn her? Den hat Max für mich gemacht. Wieso? Morgen ziehe ich bei dir ein. Aber jetzt bin ich erstmal bei Max. Aber wir wollten doch... Sie wollen Wohnideen, die wirklich begeistern? Max in Neuried-Altenheim hat's. Riesiger Showroom, individuelle Schranksysteme, stilvolle Böden und Badens größte Türenausstellung. Auf Wunsch alles fix und fertig montiert. Max macht's. Einfach Netto-Marken-Discount präsentiert die Samstagskracher. Nur morgen mit Philadelphia 140 bis 175 Gramm für nur 75 Cent. Und Jack's Ice Cream 500 Milliliter für nur 1,66 Euro. Einfach besser. Netto. Einfach besser. Manchmal brauche ich einfach was anderes. Etwas, was ich vorher noch nicht hatte. Das kann dann gerne mal rot sein, blond, schwarz oder auch exotisch. Und deshalb empfehle ich allen, die mal was anderes wollen, den FKK-Club Lancelot. Der beste Erotik-Club der Region. In Offenburg-Elgersweier Industriestraße. fkk-lancelot.com. FKK-Club Lancelot. Waffen sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, zone industrielle Elgersweier. Sur Internet fkk-lancelot.com. Eine Quelle gelegen inmitten des Naturparks Schwarzwald. Ein Stollen vor über 400 Jahren von Hand in den Fels geschlagen. Ein Wasser so klar und rein, dass schon pur ein quellfrischer Genuss ist. Und ein Bier, das mit eben diesem Wasser gebraut wird. Ketterer, das einzige Bier gebraut mit Hornberger Lebensquell. Jetzt geht es richtig los. Hallo Nachtschwärmer. Pass mal auf. Hey, leg los. Komm, ich sag es dir, Kleine. Leg los. Oh yeah, das geht in die Beine. Leg los. Und jetzt ein kleines bisschen so. Leg los. Leute, bum, bum, bum, bum. Pass mal auf. Hey, yeah. Ja, Nachtschirme, hier geht's wieder Volldampf ins Wochenende. Der super sonnensaftig frische Spaß. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. Sonne, Spaß und heiße Flirts. Hit Radio Ruhr. Party! Ab in den Sommer. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ will follow it. Everybody was kung fu fighting. Nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped-up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rollin' in my 5.0 with my rag top down so my hair can blow. The girl is on standby waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove by, kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Girls were hot, wearing less than bikinis. Rockmen lovers, driving Lamborghinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells. Falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all the dope fiends. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ performed. Was kung fu fight. To your mother. Vanilla. Vanilla. Take heed, cause I'm a lyrical poet. Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town that created all the bass sound. Enough to shake and kick holes in the ground, cause my style's like a chemical spill. Feeble rhymes you can vision and feel. Conducted and formed is a hell of a concept. We make it hype, and you want us to print this. Shape plays on a fade, slice like a ninja, cut like a razor blade so fast. Other DJs say, damn, if my rhyme was a drug, I'd sell it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose. Magnetized by the mic while I kick my juice. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ was everybody bossing. Was kung fu fighting. Yeah. So, Nachtschwimmer, willkommen am Freitagabend. Of James Brown, keep moving to the band called Sam. Not taking no slack, go parlay, cause it's your thing. Keep a stopper to the group, the bar case, no name. Just dance insane to the funky man, Rick James. Now, everyone, go to the dance floor, to the dance floor, to the dance floor. Alright, stop. Lose control. Report to the dance floor, to the dance floor, to the dance floor. Alright, stop. Lose control. Alright, stop. Everybody. Oh, I stop. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Fold like a hawk from daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. Beat the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage, wax a chump like a candle. Dance. Who rush speaker that fools? I'm filling your brain like a force with a mushroom. Deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it for me. You better gain weight. You better get pulled out of dick one way. If there was a problem, yo, I saw it. Check out the hook while I do day tomorrow. Studiogast ist schon hier. Er akklimatisiert sich erstmal. Erwin Kindtop nachher live. Da einiges drin, hä? Asher, Bad Religion, Vanilla Ice und Mr. What is Love. Hallo Nachtschwimmer! Radio DJ! Mix the Ha llamado al 16. Este número está siendo ocupado, por favor, inténtelo más tarde. No tenemos mucho tiempo, vamos, bolero. I'm waiting on ya. Come on and let me sneak you out and have a celebration, the music up, the windows down. Yeah, we'll be doing what we do, just pretending that we're cool, and we know it too. Yeah, we'll keep doing what we do, just pretending that we're cool. So tonight, let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun. Come on, fast the summer of the 69, fast. Back in the summer of 69. 1936, am Freitagabend. Let's get it on. NDO Radio. Y'all know me. Cause I walk with a limp like an old school pimp, a real OG. I'm rocking Vans, I'm in the sand. I got a Red Bull and vodka up in my hand. Hey, you looking kinda cute, hey. In that polka dot bikini, girl. Hey, this what I'm gonna do. Take off that polka dot bikini, girl. Am Freitag, 19:40 Uhr, der Power ins Wochenende. Tonight's gonna be a good night. That tonight.

zu Hause sind. Wie bitte? Wie viel? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Doch, jetzt das größte Kursprogramm der Region testen. Zum kleinsten Preis. Für nur 10,90 Euro pro Woche. Inklusive Milon Circle, Sauna und Getränke. Mach dich sommerfit. Mit deinem Highlight zur Wunschfigur. Highlight Fitness, Wellness und Gesundheit. Offenburg, Kinzigstraße. Meine Möbel kaufe ich nur beim Fachmann. Und genau deshalb ist Möbel Seifert in Achern meine erste Adresse. Denn bei Möbel Seifert finde ich neue Wohnideen und eine phänomenale Auswahl an Möbeln und Küchen für ein noch schöneres Zuhause. Von klassisch bis modern. Design- und Komfortmöbel. Dazu gibt's beste fachkompetente Beratung. Ihr Fachgeschäft mitten in der Möbelstadt Achern. Möbel Seifert am Adlerplatz. Heute Abend Codex Club in Achern. Connection complete. Connection complete heute Abend. Ja. Freitag ist Codex Tag. Heute ist die Mega Single Party. Ab 22 Uhr geht's los. Ladies bekommen 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Das ist doch ein guter Grundstock. Und dass das auch klappt mit dem Single-Dasein, dass das zu Ende geht, da gibt es Signalbändchen. Zum Beispiel grün für alles offen, rot vergeben oder keine Lust und so weiter. Mehrere Farben. Also, vorbeikommen, abdancen. Heute Freitag im Codex. Club in Achern. Connection complete. Morgen Samstag die Mega Birthday Party. Yeah. Nämlich alle, die im Juni Geburtstag haben, hatten oder noch haben, bekommen morgen 25 Euro Freiverzehr bis 1 Uhr. Hey! Gegenvorlage eines gültigen Ausweises. Das ist ja Bedingung. Yeah. Dann heute in einer Woche im Codex Just Another Single Night. Yeah. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Just Another Single Night. Und da werden die Ladies hergelockt. Für alle Ladies bis 23 Uhr 20 Euro Freiverzehr. Für alle Ladies bis 0 Uhr 10 Euro Freiverzehr. Und Ladies, die es nur bis 1 Uhr schaffen, ins Codex zu gehen, bekommen 5 Euro Freiverzehr. Also heute in einer Woche. Und einen Tag darauf, am 6. Juli, Durstlöscher präsentiert. Die Durstlöscher-Party mit Spitzen-DJs. Unter anderem Stefano Noferini, Boris Breccia. Oder Breccia, wie das gesprochen wird. Supported by Gianni Salbingidis, Kilian Hüsser, Moody, Stephen B., Alexander Zirkel, B.A., Ned O'Neill, Dennis Green und DJ AK Knistermeister. Ja, und ich habe gerade, super. Codex Club in Ich habe gerade noch den Erwin Kintop, der hier gleich live kommt, überredet. Der geht nachher noch ins Codex kurz. Und hier kommen schon die ersten Mails an für den Erwin. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Schaut das Radio an. Ciao. Charlie 2000, der ist so gut gelaunt. take you on a tour of a 12-inch. We'll have a good time. Yes, a 12-inch. Girl, just let me be there for you anytime. It's so fine. Are you with me? Here we go. Don't want no short dick, man. Yes. Don't want no short dick, man. A 12 inch. Tweezers to put that little thing away? That has got to be the smallest dick I have ever seen. Make up your mind. Wahnsinn, ah, Peter Fox, 20 Fingers, Sean Paul. Ich begrüße jetzt meinen Studiogast hier, Erwin Kintop. Hallo zusammen. Moment, wir haben einen kleinen Wackelkontakt. Sekunde. Such budget nuisance. Y'all chickens keep your deuces and keep your dollars, keep your loot. I'm fresher than that Gucci. Them boys, they want my coochie. I say no, I'm no coochie. Yo, homegirl hating. I say so, alles behoben. Hallo, Erwin Kindorp, grüß dich. Hallo zusammen. Ja. Hier sind schon einige Mails angekommen, die wollen dich alle sehen und hören. Ja, ich habe sie auch schon ein bisschen gelesen. Das sehe ich sehr sagenhaft. So, wie geht's dir? Mir geht's momentan ganz super. Ich war vor kurzem noch sehr krank, ich hatte Halsschmerzen und sowas. Aber jetzt geht's mir besser. Ich habe mich gepflegt und sowas. Ach, das ist ja wunderbar. Ja gut, wollen wir mal einen kleinen Rückblick machen. Hast du noch Kontakt mit Dieter Bohlen? Nein, das habe ich nicht, leider. Aha, na gut. Du sagst leider, ich sag naja. Okay. Ja, es ist meine Frage an dich, wenn du das nochmal machen würdest, die ganze mit DSDS durchziehen, was würdest du anders machen? Ich würde mehr nach mir gehen lassen. Also ich würde eher hartnäckiger mit mir sein. Ich würde nicht alles mit mir machen lassen, sozusagen. Ja, also es haben dir zu viele reingesprochen, sozusagen. Ja. Ich habe mir viel einreden lassen, viel Gutes. Und im Nachhinein war es doch nicht so gut, wie ich dachte. Ja, und vor allem dachtest du, das kommt von oben, sozusagen von der Direktion, und dann war es doch nicht so anscheinend. Ja. Das habe ich auch zum Teil mitbekommen. Also ich freue mich, dass du hier bist, hier in Offenburg. Ich mich ebenso. Am Fuße des Schwarzwaldes. So, du hast da ein Lied dabei, das bringen wir noch. Ja, habe ich. Ja, dann ist die Frage, DSDS ist vorbei. Wie geht's musikalisch weiter? Ich tue jetzt momentan mein Album aufnehmen und die Single kommt dann ungefähr nach den Sommerferien raus. Und im Spätjahr kommt dann auch mein ganzes Album dann raus. Aha, ja super. Und da habe ich irgendwo Plakate oder bei Facebook irgendwas gesehen, da ist demnächst ein Konzert von dir. Ja, mein erstes Konzert ist am 10. August und ich freue mich, wenn so viele Leute wie möglich kommen. Und dann werde ich auch mal richtige Leistung zeigen, nicht nur die aus DSDS. Meine Lieblingssongs werde ich dort vorsingen und ja, da habe ich auf jeden Fall noch eine Überraschung für die Gäste dort. Aha, und wann ist das? Am 10. August. Und wo? In Niederbühl, Rastatt. Rastatt, Niederbühl, das sollte man sich merken. Ja, ich würde sagen, dann wollen wir mal hören, was abgeht, ha? Okay. Was du singst jetzt, ja? Ich sag nicht den Titel an, wir lassen uns überraschen. Okay. Okay, jetzt ziehe ich erstmal den Song hier runter. Wir machen es ganz spannend. Get the fuck out. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the sounds of the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, "Don't you worry, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry, don't you worry now. Yeah. Don't you worry, don't you worry, child. See, heaven's got a plan. There was a time I knew a girl of a different kind. We ruled the world, I thought I'd never lose her out of sight. We were so young, I think of her now and then. I still hear the song that reminds me of my friend. across a blue lake. That's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed, yeah. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. Ja! Wunderbar, Dankeschön. Wir haben ein bisschen Echo reingemacht, ja. Es geht wieder heiß her. Das dürft ihr nicht verpassen. Das Special am Freitagabend bei. So, vielen Dank für deinen Beitrag hier. Und da sind jetzt im Nu jede Menge Mails reinkommen. Wollen wir mal reinschauen? Ja, gerne. Mal gucken, was da die Leute so wollen. Also. Magdalena Bergholz. Erwin, bitte von mir grüßen und sage, er gibt mir alles und er bedeutet mir alles. Viel Glück. Danke sehr. Grüße zurück. Dann ist die Frage von Erwin und Lisa. Hast du noch Kontakt mit Lisa? Nimm bitte ein Duett mit ihr auf. Das hatten wir noch vor, wo wir waren. Aber Kontakt habe ich jetzt noch ganz wenig mit ihr. Ja, das denke ich auch. Jetzt wollen wir weiterschauen. Erwin singt das Lied besser als das Original. Die Julie Kaul hat das geschrieben. Ja, wie finde ich das? Super. Süß, danke. Dann nächstes Mail. Ach, und das ist zweimal das gleiche gewesen. Mal schauen, da kommen Mails rein ohne Ende. Das war vor du gesungen hast. Ich will endlich Erwin hören. Er ist der Beste. Er singt aus Leidenschaft. Jarin aus Heilbronn. Wow. Und ein neues Mail. Hey, Erwin! Das Lied war echt der Hammer und grüß ihn bitte von mir. Mach weiter so. Die Nicole. Also siehste, sagenhaft. Okay, wär's dann eigentlich oder hast du noch was zum Besten zu geben? Das war eigentlich alles, was ich auf heute vorbereitet habe, ehrlich gesagt. Ja? Ja? Ja, wunderbar. Und ihr geht jetzt dann noch ins Codex? Ja. Und da gibt es ein paar Autogramme, denke ich doch mal, genau, oder? Ja. Ja, wunderbar. In Aachen im Codex. Aber er bleibt ein bisschen hier bei uns. Uwe Kassen ist auch hier. Er kann es auch kaum erwarten da drüben. Und seine Agents, alle sind da. Das ist ja super. Also, vielen Dank. Sag nochmal Tschüss. Lieben gerne. Auf Wiedersehen, Leute. Und danke fürs Zuhören. Tschüss. Get it on. NDO Radio. Oswald Mayer und die Atzen. Wir haben Freitag, hallo Nachtschwärmer. Die Mädels stürmen schon hier das Studio. Unten klingelt's, wir lassen jetzt aber niemand rein. Ja, mein, oh mein, oh mein. Jetzt Zugabe, Leute. Seht ihr, Nachtschwärmer, ich hatte immer Sommer-Jingles gebracht, die letzten zwei, drei Freitage. Jetzt genutzt, jetzt wird's wieder schöner Wetter. Sauhaus ist, Sohn brennt, ein Frischzapf, den machst im Radio, da macht's erst dann Spaß. We'll be right back.

und noch haben werden. Juni ist noch nicht ganz rum, aber egal, wir bekommen 25 Euro Freiverzehr bis 1 Uhr. Ausweis, gültigen Ausweis nicht vergessen. Ladet eure Freunde ein. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow! Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche. Freitag, 5. Juli, Just Another Single Night. Da gibt's eine Steigerung. Für alle Ladies bis 23 Uhr 20 Euro Freiverzehr. Ladies bis 24 Uhr 10 Euro Freiverzehr. Und für alle späteren Ladies bis 1 Uhr 5 Euro Freiverzehr. Der Laden muss voll sein mit Frauen ohne Ende. Also Gentlemen, ihr wisst Bescheid. Am Tag darauf, am 6. Juli, Samstag, Durstlöscher. Durstlöscher. Ja, Durstlöscher Events präsentiert. Die Durstlöscher Party. Stefano Noferini, Boris Pritscher und alle anderen. Codex Club in Aachen. Wie Gianni Salbengittis, Kilian Hüsam, Modio, Stephen B., Alexander Zirkel, B.A., Ned O'Neill, Dennis Green und DJ Knistermeister. Also das ist ja gut, Knistermeister. Den Namen hätte ich früher gebraucht, wenn die Schallplatten geknüstert haben. Ja, genau. Ende Juli ist die Hot Summer Nights, aber da machen wir noch ein bisschen mehr extra Werbung dann. Dann der Donnerstag für Schüler und Studenten, Nerds Gone Wild. Mit Nerd-Nachweis, in Klammer Studentenpass, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Alles klar? Alles klar. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Communications computer to bridge. Communications computer to bridge. We are discovered by the planet's radar system. Bridge to communications computer. Switch from fiber direct to satellite link. Fiber disconnected. Intercontinental satellite link established and functional. Transfer power from deflection shields to transmitter. To the hip hip hop, you don't stop the rocket to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm a rapping to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am Wonder Mike, and I'd like to say hello to the black, to the white, the red, and the brown, to the purple and yellow. But first, I gotta bang bang a boogie to the boogie. Say up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop. Rock the riddle that'll make your body rock. I'm 6'4", and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars, that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental, and a sunroof Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which really is on the wall. I got a color TV, so I can see the Knicks play basketball.

Die sich noch eingeschaltet hatten. Wir hatten vorher den Erwin Kintop als Live-Gast hier, hat auch was gesungen. Und jetzt kommen noch die Mails immer noch rein. Zum Beispiel die Desiree E. Erwin mit 20 I. Love you. Okay. Ladies and Gentlemen, bring the action. action. Bring the action. You can take, make me say, ooh, like the beat of this drum. Are you Mexico sun? You ain't really want none. You can't make me say, ooh, like the beat of this groove. You don't have no business, and this is your biggest, baby, you want to. Will.i.am, hier mit Destiny's Child Spezial. 20:40 Uhr am Freitagabend. Meine Heimsuchung ist da. Sorry, jetzt reicht's aber, mach Platz. Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Ich habe keine Chance. Action, Action! Ich darf um Ihr Gehör bitten. Schon fürs Wissen gelassen. Der Actionfighter. Are you ready? Ready to radio show exklusiv. Your first kiss was your first.

oder die Dorotheenhütte mit edelsten mundgeblasenen Glaswaren sowie exklusive Marken wie WMF, Steiff und Hutschenreuther. Werden auch Sie zum Kenner und erleben Sie handwerkliche Perfektion aus Tradition mit der Liebe zum Einzigartigen. In der Zeller Keramik in Zell am Harmersbach und in der Dorotheenhütte in Wolfach, wo feine Tisch- und Wohnkultur zu Hause sind. Maximum Clubbing, die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Gemeinsam sind wir stark. Die privaten Lokalradios in Baden-Württemberg helfen den Flutopfern an Donau, Saale und Elbe. Pegelstände so hoch wie nie, Deiche brachen, Tausende verloren ihr Hab und Gut und stehen vor dem Nichts. Wir haben einen Totalschaden. Kann morgen Insolvenz anmelden, kann Hartz IV beantragen. Nach der Flut müssen die Schäden in Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Brandenburg behoben werden. Man verliert seine ganzen Möbel, alles. Ich muss arbeiten und... Den Schaden, die kann man gar nicht einschätzen. Also, wir wissen gar nicht, geht's überhaupt weiter. Wir, die Lokalradios in Baden-Württemberg, helfen gemeinsam. Schnell und unbürokratisch. Helfen Sie mit und spenden Sie, denn jeder Cent hilft. Alle Informationen auf www.aktion-deutschland-hilft.de. Wir kämpfen gegen Keime, schützen gegen Schädlinge und sorgen für behagliches Wohnen. Preventis, die Nummer 1 in Sachen Schädlingsbekämpfung, Desinfektion, Holz- und Bautenschutz. Schützen Sie Ihr Heim mit Preventis. Schnell, sicher, wirksam. Mehr unter preventis.com oder Telefon 0800 20 20 360. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend. Heute ist die berühmte Single-Party im Codex nach Schwemmer. 22 Uhr geht's los. Ladies bekommen 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Dann gibt es die Signalstatusbändchen, Single oder nicht. Jemand kennenlernen oder nicht, die Farben zeigen das. Dann haben wir noch den Single-Poststand. Da gibt's die Briefe zu schreiben, da sind schon vorgefertigte Antworten drauf, also ganz einfach. Und er schreibt einfach an die in die Nummer, weil jeder hat eine Nummer auf der Brust. Und dann kann sich da ganz schnell was anbahnen, auch für hoffnungslose Fälle. Also, feiern und abdancen. Außerdem ist der Erwin Kindhoff auf dem Weg in... Codex und Daniele Negroni. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Daniele Negroni, auch von DSDS, ist heute zufällig da im Codex. Ja, meine Herren, das ist ja was. Morgen Samstag im Codex, die Mega Birthday Party. Alle, die im Juni Geburtstag haben. Oder noch haben oder hatten. Bekommen morgen 25 Euro Freiverzehr als Geburtstagsgeschenk bis 1 Uhr gültig. Aber nur gegen gültigen Ausweis. Was meint ihr dazu, ha? Geil! Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche Just Another Single Night. Die Steigerung der Single Party. Alle Ladies bis 23 Uhr 20 Euro Freiverzehr. Alle Ladies bis 24 Uhr 10 Euro Freiverzehr. Und alle Ladies bis 1 Uhr 5 Euro Freiverzehr. Es müssen jede Menge Ladies da sein, weil da bestimmte Filmaufnahmen gemacht werden. Frauen ohne Ende. Haha, ganz klar. Und am Tag darauf, am 6. Juli, Samstag, die Durstlöscher. Durstlöscher präsentiert die Durstlöscher Party. Stefano Noferini und Boris Breccia, um nur die beiden Neuen sozusagen zu nennen. Aber es sind noch andere dabei, Gianni Salvingittis, Kilian Hüsam und so weiter. Codex Club in Aachen. Ende Juli die Hot Summer Nights. Dann habt ihr schon den neuen Donnerstag, das Spät. Donnerstags für Schüler und Studenten, Nerds Gone Wild. Da gibt es also jede Menge günstige Artikel mit Nerd-Nachweis, Studentenpass in Klammer, 10 Euro Fallverzehr bis 24 Uhr. Flotter Dreier, Wodka Energy nur 4 Euro, all night long und so weiter. Es lohnt sich! Club in Aachen. Connection complete. Wow! Jeden Tag freu ich mich so drauf, denn durch dich leb ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey! Charlie, du ziehst mir runter bis in den See. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Und ich sage Hallo Nachtschwimmer am Freitag hier. Servus. Hey. Aber hallo, wen haben wir denn da? Jetzt kommt der grelle Wahnsinn. Wer stinkt hier nach Knoblauch? Charlie. Wahrscheinlich nicht von dieser Welt. Hi. I'm your present DJ tonight. Das ist der Sound der 90er. 90er. 90er. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. This is the rhythm of my life, my life, oh yeah, the rhythm of my life, life, life, life. You are being taken under our power to your destination. Come on, Spezial. Drive me crazy. Spezial, da kannst du erinnern. Ice MC. L. In den 90ern haben wir uns auch schon gekannt. Was meinst du, Ice MC? Mann, da habe ich schon bessere CDs weggeschmissen. Ja, du gerade, ja. Ja, 21 Uhr sind am Freitagabend. Al, komm, begrüß mal die Nachtschwimmer, die sich noch zugeschaltet haben. Hä? Ich bin Al Bundy, gerade hier bei Charlie. Wo seid ihr, Dumpfbacken? Hey, also wirklich, ein bisschen freundlicher, nochmal. Ich bin Bundy, Al Bundy. Ich bin gerade hier bei Charlie. Na und ihr, wo seid ihr, Dumpfbacken? Ein hoffnungsloser Fall. Das ist Party. Das macht Spaß. Schalten Sie Ihr Radio auf Hitradio Ruhr. Größer, besser, pack wieder. Denn feel the bass. Einfach näher dran. Oh ja, klasse. Wahnsinn. Break your limits. To the point. to the point at hand. It's about one thing that two have planned. When it's there again, you will make you see what we're about to do. And that's far seen to a higher place in the new dimension. But you have to do what I mentioned. Do you remember a game that you did with Simon? But now you have to do what Diamond said. Kollege Uwe Kassen ist immer noch hier. Er ist heute Abend im Milieu in Hausa, in Haslar. Hip-Hop, House und Party-Attacke. Love. der wunderbare Stevie B, ja? Und ich habe wieder was in der Backe, die Bundys. Oh, ist furchtbar. Die Bundy-Männer waren immer für eines bekannt. Was denn? Den Sexdrang eines Furunkels? Ja. Oh, Al, das ist ja furchtbar mit dir. Was soll ich eigentlich machen? Tja, wir könnten spielen, bring den großen bösen Wolf rüber zu der kleinen Peggy. Weißt du, du in Ekstase und ich blase. Tja, und das wär's dann gewesen. Das ist aber normal. Ist ja ein Vergnügen, mein Lieber. So verschwendet man seinen Freitagabend. Was ist die gute Nachricht? Ich bin völlig zu. Ladies and gentlemen, welcome. This is the sound of R.A.P. Bring the action. Hit me! Chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44

Also habe ich aus meinem linken Socken und dem Sturmfeuerzeug eine Signalfalle gebaut. Seitdem läuft die Sprinkleranlage. Mittlerweile sitze ich knietief im Wasser. Wenn Sie nicht möchten, dass hier die ersten Lachse zum Leichen Richtung Kabine 5 ziehen, dann kommen Sie vorbei. Gut wäre mit Klopapier. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. 20 Jahre 4 Sterne Wellness Hotel Auerhahn am Schluchsee. Das muss gefeiert werden. Feiern Sie mit und erhalten Sie 20% Jubiläumsrabatt auf unsere Wertgutscheine ab 200 Euro. Anrufen 07656 542. Nur für kurze Zeit. Mehr unter auerhahn.net. Schnell anrufen. Es ist immer Zeit für einen guten Schuh. Zum Beispiel von Gabor, Echo, Clarks, Esprit, Tamaris, Lacoste, Adidas und viele mehr. Schuhe für Damen, Herren und Kinder. Schuhe für die ganze Familie. Natürlich von Butz, Ihrem freundlichen Schuhhaus mitten in Achern. Ihr Bestpartner Schuhhaus Butz in Achern Hauptstraße. Heute Abend Codex Club in Achern. Connection complete. Genau, wie immer 22 Uhr Einlass. Heute ist die Mega-Single-Party. Ladies erhalten 10 Euro Freiverzehr. Bis 24 Uhr limitiert. Da gibt es die Signalbändchen. Die zeigen den Single-Status an. Also zum Beispiel vergeben oder nicht vergeben. Keine Lust. Dann gibt es den Poststand für Briefe schreiben. Wenn man also jemanden nicht ansprechen will oder zu schüchtern ist, schreibt man einfach einen Brief. Jeder hat nämlich eine Nummer auf der Brust und dann müssten allerdings einige immer wieder schauen, ob Post da ist vorne. Der Postmann steht im Eingang, im Foyer. Genau. Und Erwin Kindhoff, der vorher live da war, geht auch vorbei, gibt Autogramme. Und außerdem ist Daniele Negroni, auch von DSDS, heute mal da. Im Codex, genau. Codex Club in Achern. Codex Club in Achern. Morgen Samstag. Die Mega Birthday Party. Alle, die im Juni Geburtstag haben, bekommen 25 Euro Freiverzehr. Bis 1 Uhr ist das limitiert. Nachher gibt's nichts mehr. Umsonst. Genau. Und einen gültigen Ausweis sollte man auch dabei haben. Also, wie gesagt, morgen die Mega Birthday Party. Codex Club in Achern. Heute in einer Woche die Steigerung. Just another Single Night. Für alle Ladies bis 23 Uhr 20 Euro Freiverzehr. Für alle Ladies bis 24 Uhr 10 Euro. Und für alle Ladies bis 1 Uhr 5 Euro Freiverzehr. Da müssen Frauen da sein ohne Ende. Für ein spezielles Filmaufnahmeprojekt brauchen das Codex Ladies bis zum Abwinkeln. Also meine Herren, am Tag darauf, am 6. Juli, Samstag, Durstlöscher Events präsentiert, die Durstlöscher Party. Ein Wahnsinn wieder, Stefano Noferini und Boris Breccia. Und noch 5-6 andere, die immer da sind. Wer weiß Bescheid? Codex Club in Achern. Wow! Ende Juli die Hot Summer Nights. Aber da kommen wir später noch darauf oder beim nächsten Mal. Donnerstags die Nerds Gone Wild Party. Ganz neu. Wer einen Nerd-Ausweis hat, in Klammer Studentenpass, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Wir feiern, ja genau. Codex Club in Achern. Connection complete. Wow. Ja, und hier ist immer noch euer Charlie 2000. Der schlimmste Name, den ich je gehört habe. Oh nein! Der Mann ist unmusikalisch, hat keine Manieren und bei Frauen nichts als Pech. Okay. Ist doch krass, ne? Oh Gott, den nicht bitte. Ah! messing with my head. Ja, da ist wieder alles drin, ha? Frankie Goes to Hollywood, Salt and Papa und so weiter. Mutti, wie lang bist du schon mit Fatih verheiratet? 10 Jahre, mein Kind. Und wie lange musst du noch? Ja. Ja. Einen haben wir noch. Ja, genau. So, die Blondine Petra will sich scheiden lassen. Ihr Anwalt sucht nach Gründen. Also Petra, was ist denn? Trinkt er? Nein. Brüllt, tobt oder schlägt er? Auch nicht. Wie steht es mit der Treue? Ah, Petra strahlt, da kriegen wir ihn dran. Unser Jüngster ist nämlich nicht von ihm. Hallo Blondies. Das ist ja Wahnsinn. Denn jetzt kommt's knüppeldick. Schräger, komischer, noch lauter. Das ist doch echt beknackt, dennoch irgendwie cool. Das gibt's nur bei Komm. Ohne Rücksicht, ohne Kompromisse. Also nur Traum. Gut drin, gut dran, gut drauf. Ja, ja, ist so gut. So gut waren wir da auch nicht. Okay. Oh yeah. Ruhe. 1, 2, 3. In the place to be, as it is plain to see. And we are the crush grooving, the body moving, the record making and the record breaking. And it goes a little something like this. Done before a lot of women. wir brauchen Bugs. Till I get to the center and let a real nigga take you home. I can make this show strong. Soon as you hear this boat, from ATLANTA and all the way down to yo. Put the needle on the record and I'll make her get lower than a Lamborghini. And if she really getting loaded, I'ma shoot a video and put it all on TV. Cause I think you a superstar. With an ass like that, you gotta blue. Before you make it big, well, there's just one thing that I gotta know. Ganz heiß, ha? Mashup Spezial, Macklemore und Konsorten. Run DMC, Culture Candela, Das Bo und alles Mögliche noch. Das ist der Freitag. Hallo, Leute. Und das nennt ihr alles normal. Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich, du Arsch. You don't like me! Say what? Und nochmal ein 90er-Mix hier mit R&B-Songs. 21.40 Uhr am Freitag. Kollege Uwe Carsten ist heute auch discomäßig unterwegs. Er ist im Milieu in Haslach. Es gibt heute eine Tequila-Bar dort, Hip-Hop, House und Party-Attacke. Du hast immer gedacht, im Sommer ist's langweilig. Du hast falsch gedacht. Jetzt kommt die volle Sommerladung. Die volle Packung Power. Warum drehst du uns hier die Stimmung ab? Werbung. Es gibt Kenner, die wissen, dass es im Kinzigtal ganz besondere Orte gibt. Zum Beispiel die Zeller Keramik, bekannt für das beliebte Hahn- und Henne-Motiv. Oder die Dorotheenhütte mit edelsten, mundgeblasenen Glaswaren sowie exklusive Marken wie WMF, Steif und Hutschenreuther. Werden auch Sie zum Kenner. Und erleben Sie handwerkliche Perfektion aus Tradition mit der Liebe zum Einzigartigen.

Dann am Tag darauf, am 6. Samstag, 6. Juli, Durstlöscher. Die große Durstlöscher-Party im Codex. Aufhänger Stefano Noferini und Boris Breccia. Genau. Und über das Breccia gesprochen. Na. Ja, wir feiern, ihr wisst Bescheid, Nachtschwärmer. Ja, super! Guten Tag, sein Name ist Null. Null, Null, nix. Ganz recht, der tierisch abgedrehte Extraordinär. Charlie 2000. Charlie 2000. Er ist der unmusikalischste seiner Art. Seine selbstgemachten Gesangsbücher will niemand haben. Doch er gibt niemals auf. Mein kleiner grüner Kaktus! Vergessen Sie alles, was Sie bisher über Horror wussten. Genau. Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Geh auf Maximum, auf Maximum. One, two, three, together. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping. sense. It don't make you rich, it don't make shit, shit. With a shit, I mean, how much better can it get? Hardest, Maseratis, Gelatos. We make too much dough. Don't spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Freitagsabends, Freihaus. DJ, let's go. Ja, genau, 22 Uhr am Freitagabend. Da lacht das Herz, da ist der Blinder. Next is waiting for you. Macht Spaß? Yes, sir! What a beautiful day. Und das Ganze hier nochmal, Freunde, es geht vorwärts. Hey, hey, hey, hey! Soul to Soul und Jan Hammer aus den 90ern Spezial. Schuhverkäufer, wie sieht's aus? Was machst du gerade? Ich versuche 60 Jahre zu altern, damit ich als Moderator auftreten kann. War das eine Anspielung auf mich, ja? People of the world and every nation. Das war beeindruckend. In dieser Sendung werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Alles klar. Dreh das Radio auf. Until you wake up Saturday afternoon. It's Friday! I can't win, I can't rain. I will never win this game without you. I'm wiser and I'm older. All this time I was scharfe Mädels. And now it's time to check out what's happening around the area with the traffic and travel update. Der Sommer kommt! Yeah! Sauheiß ist, Sonne brennt, ein Frischzapf, den machst im Radio, da macht's erst dann Spaß. Das ist auch mal eine kleine Spezialität. Don Omar, Lucencio und Seed. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza duro. No te canses ahora, que tú solo empieza. Mueve la cabeza, danza duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza duro. No te canses ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza, danza duro. ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no se deja aquí a tamena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera. Con la mano arriba, cintura sola. Ja, das ist immer sowas von super Hahn, Reggae-Style. Und wir gehen kurz in die Werbung. In unserem Spitzensender ist alles spitze. Also bleibt dran, Leute. Du Kinder, gebt fein. Ach, ich hab den Sandmann umgebracht. Mit besten Hähnchen, hausgemachtem Flammkuchen, einer reichhaltigen Speisekarte und zwei wechselnden Mittagsmenüs verwöhnt sie das Gasthaus Bleiche. Die grüne Oase mit großem Biergarten und barrierefreien Zugängen, direkt vor den Toren Offenburgs. Gasthaus Bleiche, gemütlich, urig, einfach lecker und alle Gerichte auch zum Mitnehmen. www.bleiche-og.de 20 Jahre 4-Sterne-Wellness-Hotel Auerhahn am Schluchsee. Das muss gefeiert werden. Feiern Sie mit und erhalten Sie 20% Jubiläumsrabatt auf unsere Wertgutscheine ab 200 Euro. Anrufen 07656 542. Nur für kurze Zeit. Mehr unter auerhahn.net.

Ecke. Der Arzt zum Patienten. Leider kann ich die Ursache ihrer Krankheit nicht finden. Aber ich glaube, es liegt am Alkohol. Der Patient. Gut, dann komme ich wieder, wenn Sie nüchtern sind. Der Mann kommt am Abend nach Hause und stöhnt. Oh, war das heute wieder anstrengend im Büro. Ich glaube, ich gehe noch eine Stunde reiten zur Entspannung. Sagt sie, ja, da musst du dich aber beeilen, Schatz. Das Pferd hat schon dreimal angerufen. Das Pferd. Ja. Dankeschön, das reicht. So, alles klar. Ja, das ist der Power in Freitag. Oh. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Kaplan's attitude. Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude. Fellas got the in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Vogue. Strike a pose. Und John Jett. Wir haben 22.36 Uhr am Freitagabend. Oh, mein Freund Al ist heute so ruhig, hä? Aber ich glaube, er ist im Schlafzimmer. Ich schalte mal rüber. Schon wieder Sex. Wir sind jetzt seit 17 Jahren verheiratet. Können wir nicht einfach Freunde sein? Nein, Al. Wochenend und Sonnenschein und alle machen Schweine rein. Voll abgefahren. Ja, frisch abgemischt, ha? Joel Paul Young. Love is in the air. Nachtschwimmer. Die Sendungen kann man nachträglich downloaden bei mir auf der Seite www.charlie2000.de. Und es würde mich freuen, wenn ihr mal auf meine Facebook-Seite geht. Da gebt ihr oben ein, Charlie2000, in Buchstaben ein Wort. Ich bin auch bei WKW. Wer kennt wen? Das ist der Power Freitag. Wer spielt die beste Musik im Land? Wer ist der beste Musikant? Hit Radio O, einfach näher dran. Power Radio. It's time to Power Radio. with no time to play. She makes me go, oh. She makes me go, oh. Think about the way that we live today. She makes me go. Me dip on the attack, fish I can rock the flock around the clock. Now I'm stopping out. Bleiben Sie dran für weitere gefährliche Nachrichten? Nee, das ist Werbung. Ist das Werbung? Ja, total verrückt, oder? Auf was? Richtig. So, jetzt sagen Sie mal bitte A. A. Bei der Wahl Ihres Arztes spielt Vertrauen eine große Rolle. Warum eigentlich nicht bei der Wahl Ihrer Werkstatt? Autohaus Schillinger in Offenburg-Albersbösch. Ihr VW- und Audi-Servicepartner. Persönlich ist besser. Autohaus Schillinger in Offenburg-Albersbösch. Bei Expert Öhler gibt's Waschmaschinen, Fernseher, Drucker, Digitalkameras, Handys, Tablets, Spiele, Konsolen, Kaffeemaschinen. Bei der Auswahl ist ja gleich mein Akku leer. Expertenangebote, Top-Beratung und Top-Service. Bei Expert Öhler im City Center in Kehl und in Offenburg-Bühl. Expert Öhler macht glücklich. Schöne und gesunde Zähne sind für mich wichtig. Und endlich habe ich den richtigen Zahnarzt gefunden. Dr. Oberle. Modernste Technik, ein freundliches Team und beste fachliche Kompetenz. Dass er mich auch von meinen Nackenschmerzen befreit hat, bestätigt mich, die richtige Wahl getroffen zu haben. Dr. Oberle in Oppenau. Zahnarztoberle.de. So, jetzt passt mal auf. Maximum Clubbing. Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House, die hat uns von den Plattentellern dieser Welt. Ja, da haust du doch einen Stopseln aus. Da sag ich dir nichts mehr. Gell, da schaust du mal selber hin zum Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Da sperrst du es auf, deine Waschel. Hitradio Ohr präsentiert Hochkarätiges beim Gengenbacher Kultursommer. Vom 9. Juni bis zum 8. 18. Juli. Die kleine Tierschau. A cappella mit 6 Zylindern. Sandra Kreisler und vieles mehr. Und bei den Kids sorgt Pippi Langstrumpf für gute Laune. Absolutes Highlight in diesem Jahr. Die Heavy Tones von TV Total stehen am 29. Juni auf der Kultursommerbühne in Gengenbach. Tickets gibt's im Kultur- und Tourismusbüro Gengenbach auf gengenbach.info oder in den Geschäftsstellen der mittelbadischen Presse. Wie bitte? Wie viel? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Doch, jetzt das größte Kursprogramm der Region testen. Zum kleinsten Preis. Für nur 10,90 Euro pro Woche. Inklusive Milon Circle, Sauna und Getränke. Mach dich sommerfit. Mit deinem Highlight zur Wunschfigur. Highlight Fitness, Wellness und Gesundheit. Offenburg, Kinzigstraße. Zum Schlafzimmer geht's dann. Komm. Ja. Ein Einbauschrank? Wo hast du den denn her? Den hat Max für mich gemacht. Wieso? Morgen ziehe ich bei dir ein. Aber jetzt bin ich erstmal bei Max. Aber wir wollten doch... Sie wollen Wohnideen, die wirklich begeistern? Max in Neuried-Altenheim hat's. Riesiger Showroom, individuelle Schranksysteme, stilvolle Böden und Badens größte Türenausstellung. Auf Wunsch alles fix und fertig montiert. Max macht's. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, ich höre, die Single Party ist im vollen Gang. Heute in Codex. Die Mega-Single-Party, Ladies, bis 24 Uhr, 10 Euro, frei Verzehr. Es gibt, wie öfters erwähnt, die Statusbändchen. Da kann man dann sehen, ob jemand Kontakt will oder nicht. Ob jemand vergeben ist und so weiter. Dann gibt es das lustige Briefe schreiben. Das ist ja ganz toll. Special Guest heute Erwin Kintop von DSDS und Daniele Negroni, auch von DSDS. Also, feiern und abdancen heute im Codex in Aachen. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag die Mega Birthday Party. Alle Juni-Geborenen erhalten 25 Euro. Freiverzehr bis 1 Uhr limitiert gegen Vorlage eines gültigen Ausweises. Morgen Samstag die Mega Birthday Party. Und heute in einer Woche die Steigerung der Single Party, die Just Another Single Night. Für alle Ladies bis 23 Uhr 20 Euro Freiverzehr. Für alle Ladies bis 24 Uhr 10 Euro Freiverzehr. Für alle Ladies bis 1 Uhr 5 Euro Freiverzehr. Wir brauchen Ladies ohne Ende für eine spezielle Filmaufnahme. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Am Tag darauf, am 6. Samstag, 6. Juli, Durstlöscher Events präsentiert, die Durstlöscher Party. Ja, Stadizes, Stefano Noferini und Boris Breccia. Am Samstag, den 6. Juli. Und nachher schaltet ihr um direkt live aus dem Codex bis 3 Uhr. Ihr wisst Bescheid? Ja, super! Codex Club in Aachen. Connection complete. Im Galopp durch die Hölle. Und im Gesicht ein paar Kratzer. Wie geht's dir? Du bist auf Sendung. Willkommen beim Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Everybody get up. Das ist jetzt wieder nicht das Original, wieder ein kleines Special. My blood runs cold. My memory has just been sold. My angel is she caught my eye. Diese Sendung macht sich Showtime. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt. Als wär's sein Rhythmus, als gäb's sein Lied, sich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen. Derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal. Die Haustür geht auf, du kämpfst dich durch grünen Rauch. Hier bekommt ihr, was ihr braucht, Liebe und Bass im Bauch. Ihr seid alle VIP, denn ihr seid hier bei Sie. Tanzt alle, die niemals schließt, Korken knallen, Kieler fließt. Greenpeace, du bist breit, sie ist süß, wohl Kai ist hier der Ladenflink, ihr seid hier. Ja, 22.56 Uhr nach Schirmern. Das war's dann fast schon. Allen ein schönes Wochenende. Alice weg, Peggy ist weg. Ich bin nur mit Kelly hier allein. Kelly, was gibt's? Mein Vater, Al Bundy, der hat sogar 4 Touchdowns in einem einzigen Spiel geworfen. Ehrlich? Was erhält ihn heute noch am Leben? Ja, das wissen wir. Das wissen 4 Touchdowns. Ja, 4 Touchdowns. Oh, ein hoffnungsloser Fall. Das haben die von der Sozialhilfe auch gesagt. Ja. Tschüss, schönes Wochenende, bis kommenden Freitag. 1, 2, Sauferei, 3, 4, noch ein Bier, 5, 6, jetzt auf Ex, 7, 8, gute 23 Nacht. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr, die Nachrichten. Im Studio Moritz Einzel. Der Bundestag hat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause einstimmig den Fluthilfefonds auf den Weg gebracht. In einer Woche muss noch der Bundesrat das 8 Milliarden Euro Paket absegnen. Außerdem verabschiedeten die Abgeordneten das Endlagersuchgesetz. Nach einer ergebnisoffenen Suche soll Ende 2031 ein Atommüllendlager feststehen. US-Präsident Obama ist am Abend im Rahmen seiner Afrika-Reise in Südafrikas Hauptstadt Pretoria eingetroffen. Nun steht die Frage im Raum, ob Obama den schwerkranken südafrikanischen Nationalhelden Mandela im Krankenhaus besucht. Dem 94-Jährigen geht es nach Angaben seiner früheren Ehefrau deutlich besser. Aufatmen in Südafrika, aber auch aufatmen bei den Amerikanern. Nun scheint morgen einem Besuch Obamas bei Mandela im Krankenhaus in Pretoria nichts mehr im Wege zu stehen. Aber die Südafrikaner wissen aus leidiger Erfahrung der vergangenen Monate, gute und schlechte Nachrichten über den kranken Mandela wechseln sich ständig ab. Das Bangen um diese nationale Ikone ist noch lange nicht vorbei. Aus Kapstadt, Laszlo Trankowitz. Tausende Ägypter sind auf die Straße gegangen, um den Rücktritt des islamistischen Präsidenten Mursi zu fordern. Ihre Proteste sind ein Vorgeschmack auf die für übermorgen geplanten Großkundgebungen. In Alexandria gab es gewaltsame Zusammenstöße zwischen Anhängern und Gegnern der Islamisten. Dabei kam ein Mensch ums Leben, Dutzende wurden verletzt.